ein Feld ist die Welt unter Gottes Herrschaft. Das Gedeihen steht allein unter Gottes Herrschaft. Herr, sehen Sie nicht, wie das Brot alles zunichte macht. Befehlen Sie, wir reißen's aus, verbrennen es zur Nacht. Wie ein lasst das Feld und wartet mit Geduld. In meiner Hand ist diese Welt, sie steht in meiner.